Teil 4. Der Europapark in Rust. Kai hat in den Osterferien mit seinen Eltern den Europapark in Rust besucht. Hier hörst du seinen Bericht im Schülerradio. Lies zuerst die Aufgaben 15 bis 20. Du hast dafür eine Minute Zeit. Höre dann Kais Bericht. Löse die Aufgaben beim Hören. Kreuze bei jeder Aufgabe die richtige Lösung, A oder B oder C, an. Danach hörst du den Bericht noch einmal. Europapark Rust. Also ich war in den Osterferien mit meinen Eltern und meinen Geschwistern ein Wochenende im Europapark Rust. Das ist der größte Freizeitpark in Deutschland. Er liegt im Rheintal. Genau in der Mitte zwischen Freiburg und Offenburg. Wir sind am Freitag nach der Schule hier in München losgefahren und haben beim Freizeitpark in einem Camp übernachtet. Und zwar in einem Tipi, einem richtigen Indianerzelt. Ich fand das toll. Am Samstag sind wir ganz früh aufgestanden. Vom Camp mussten wir ungefähr 10 Minuten bis zum Haupteingang des Freizeitparks laufen. Aber als wir an die Kasse kamen, standen da schon lange Schlangen. Zum Glück hatten meine Eltern die Tickets schon im Internet gekauft. Deshalb mussten wir nicht warten und konnten gleich hineingehen. Der Park ist nach Ländern aufgeteilt. Also zum Beispiel gibt es einen Themenbereich Italien, einen anderen, der heißt Spanien und so weiter. In den verschiedenen Ländern gibt es sehr viele Attraktionen. Am meisten haben mich die riesigen Achterbahnen interessiert. Insgesamt gibt es 10 Bahnen. Die neueste Attraktion ist der Blue Fire Mega Coaster. Aber meine Eltern wollten den Park erst zu Fuß erkunden. Also spazieren gehen und schauen, was es alles gibt. Richtig langweilig. Obwohl, ich muss sagen, es gibt natürlich viel zu sehen. In Spanien konnten wir zum Beispiel ein tolles Fest mit Tanz- und Gitarrenmusik besuchen. In Italien sind meine Geschwister in einem schmalen, eleganten Boot, einer Gondola, von einem richtigen Italiener durch die Kanäle von Venedig gefahren worden. Und in Island wollte mein kleiner Bruder unbedingt ein Walabenteuer erleben. Da fahren die Leute mit Fischerbooten auf Schienen durchs Wasser und manchmal werden sie nass gespritzt, wenn plötzlich ein Wal auftaucht. Ich fand das nicht so lustig, aber meinen Eltern und meinen Geschwistern hat es Spaß gemacht. Endlich, nach 2 Stunden, kamen wir dann zu meiner Achterbahn, der Blue Fire. Die Bahn ist so gebaut wie ein Kraftwerk, mit vielen Maschinen und Technik. Sieht super aus und die Fahrt ist einfach irre. Da wird man in 2,5 Sekunden auf 100 Stundenkilometer beschleunigt. Gleich am Anfang gibt es richtigen Nebel und man weiß nicht, wohin die Wagen fahren. In den Wagen gibt es Kameras. Mit den Kameras werden die Fahrgäste während der Fahrt aufgenommen. Außerdem hat jeder Sitz einen Pulsmesser. Mit dem Gerät wird während der Fahrt gemessen, wie schnell dein Herz schlägt. Und das ist ganz schön schnell, das könnt ihr mir glauben. Abends waren wir ziemlich müde. Wir haben noch eine Nacht im Tipi-Zelt verbracht und sind am nächsten Morgen nach Freiburg weitergefahren. Meine Eltern wollten da noch ein paar Tage bleiben und sich die Stadt anschauen, bevor wir nach München fuhren. Du hörst den ganzen Bericht jetzt ein zweites Mal. Überprüfe dabei deine Antworten. Europapark Rust.